نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، بارك الله فيكم. Wir machen weiter mit der Geschichte von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, mit der Sira. Und wir waren das letzte Mal bei Shuhada Uhud. Das bedeutet, wer ist in Uhud gefallen von den Muslimen? Unser Unterricht ist auf Arabisch und Deutsch. Ist auf Arabisch und Deutsch, barakallahu fikum. من الذين استشهدوا في أحد طبعا كانوا حوالي 70، أربعة إلى ستة منهم حمزة ابن عبد المطلب رضوان الله عليه، ثم مصعب ابن عمير وكان حامل اللواء، عبد الله بن جحش، أنس ابن النضر من الأنصار، سعد بن الربيع، عبد الله بن عمرو بن حرام، وقلنا عبد الله بن عمرو بن حرام قتله المسلمون لما رجع، وكذلك بارك الله فيكم، لا هو والد حذيفة الذي قتله المسلمون لما رجعوا، ليس عبد الله بن حرام. عمرو بن الجموح، حنظلة بن أبي عامر، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يدفن شهداء أحد حيث ماتوا، وأراد بعض الأهالي الذين طبعا استشهدوا في أحد، شهداء أحد، أن ينقلوهم إلى المدينة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ردوا القتلى إلى مضاجعهم فعادوهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين والثلاثة في القبر الواحد أو في الكفن الواحد، حتى أن بعضهم ما كان عنده يكفنه، ما كان عنده أن يكفنه، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر أن لا يصلى عليهم ولم يغسلوا ورخص في دفنهم، وكان بعضهم قد مزقت ثيابهم بسبب التمثيل بهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بتكفينهم. وسبحان الله، بارك الله فيكم، النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يكلم، يعني يجرح أحد يوم كل المسك. وأما منزلة هؤلاء الشهداء فهي عظيمة عند الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وأما الذين أصيبوا بجراح فهم كثير، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم جرح في أحد، وكان للنبي صلى الله عليه وسلم بعض المعجزات في معركة أحد. بارك الله فيكم. بهذا النزاع die Muslime im vorigen Unterricht, dass die Muslime in Uhud verloren haben. Sie haben verloren, 70 Leute von den Muslimen wurden als Märtyrer getötet, und die waren vier Medina. Und dann, die gefallen sind, Hamza ibn Abd al-Muttalib, Hamza, Sayyid al-Shuhada. Wahshi hat ihn getötet. Mus'ab ibn Umair, Mus'ab ابن عمير، بارك الله فيكم، وندي غادي ينقل دي فلاقة تتغادر. عبد الله بن جحش، عبد الله ابن جحش، زين شويرت بغا بودك بروخم. Der Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم hat ihm ein Stück Holz gegeben. Und er hat damit gekämpft, als ob das Schwert wäre. Das war sozusagen ein Wunder für Abdullah ibn Jahsh. Von den Ansar auch Anas ibn Nadr, der war bekannt von Ansar, Sa'd ibn Rabi', عبد الله بن حرام، عمرو بن الجموح، حنظلة ابن أبي عادي شابتي جزين دستي إنجل إن فاشن، دستي إنجل إن فاشن. والحنظلة دي بيرسون ذا دي أن ديزم تاك هوخزايت gehabt hat. Er hat Hochzeit gehabt und er hat nur die Hälfte von seinem Körper gewaschen. Und das mit dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, das mit dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, und der wurde gefallen, der Prophet sagte, die Engel waschen ihn weiter. Abdullah bin Jubair, der Führer von den, von den Schützen, vom Bogenschützen. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam hat befohlen, dass die Märtyrer von Uhud, dass die Gefallenen von Uhud, dass sie dort bestattet werden, begraben werden, wo sie gefallen sind. Weil manche Sahaba wollten ihre ihre getötet werden und der Prophet begraben. Manche von ihnen, die waren, man hat, wir haben gesagt, ja, die Frauen und die Mushrikin haben sie geschändet, haben ihre Körper geschändet. Dann sollten sie nochmal sozusagen gewickelt werden. Es gab keine Möglichkeit, dass man diese wickelt, ja, mit Leichentuch wickelt. Es gab nicht die Möglichkeit. Deshalb manche von ihnen, als man ihren Kopf bedeckt hat, dann könnte man die Beine sehen. Als man die Beine bedeckt hat, könnte man den Kopf sehen. Subhanallah. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat davon erzählt, dass diese Leute am letzten Tag so kommen, dass ihr Blut nach Miskus riechen wird und dass ihr Blut frisch sein wird am letzten Tag. Natürlich, diese Leute, die in Uhud gefallen sind, haben eine große Stellung bei Allah subhanahu wa ta'ala. Sie sind im Sach, das wird im Leben. Und diese Leute, sie haben natürlich, Allah subhanahu wa ta'ala hat ihnen versprochen, dass sie ins Paradies kommen werden. Viele von Sahaba wurden, wie viele von Sahaba wurden, viele wurden, barakallahu fikum, verletzt. Unter anderem der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. فروى الإمام مالك بارك الله فيكم روى الإمام مالك في المقطع أن عمرو بن الجموح وعبد الله بن حرام كان قد حفر السيل قبرهما وكان قبرهما مما يحل وهما من ليغير من مكانه فوجدا لم يغيرا كأنما ماتا بالأمس وكان أحدهما قد جرح فوضع يده على جرحه فدفن وهو كذلك فأميطت يده عن جرحه ثم أرسلت فرجعت كما كانت وكان بين أحد ويوم حفر عنهما 46 سنة يعني بس بعد 46 سنة إجا سيل وقلنا قبل حوالي 70 أو 60 سنة أيضا بارك الله فيكم أتى سيل وانكشفت قبور بعض الصحابة فاهتمت لجنة من العلماء بدفنهم مرة أخرى فقالوا أن رائحتهم رائحة مسك وأن الدم الذي عليهم كأنه الآن غارق وذكروا من صفات بعض الصحابة رضوان الله عليهم طبعا كان في معركة أحد بعض الإمام مالك سيل dass 46 Jahre, nach 46 Jahren von Uhud, es gab eine Art Überflutung und die Gräber, manche Gräber von den Gräbern von Uhud wurden sozusagen aufgedeckt, das heißt, die wurden auf den Boden gespült. Unter anderem das Grab von Abdullah ibn Haram und Amr ibn al-Jamuh. Und man hat erzählt damals, dass man ihre Leichen gesehen hat und die Leichen waren so, als ob sie heute getötet worden sind, subhanallah. Und ich habe das euch auch erklärt, vor ungefähr 60 Jahren auch gab es so eine Überflutung in Uhud Und die Gräber, die Leichen von den von Uhud Shuhada wurden gespult auf der Oberfläche. Da hat man eine Delegation von Gelehrten zusammengestellt und sie haben die Uhud-Leute nochmal begraben und sozusagen verletzt worden sind. Und man hat erzählt auch von manchen Eigenschaften, was man von ihnen gesehen hat. Und das ist eigentlich eine Ehre für diese Leute. Das ist eine Ehre für diese Leute. ما هو سبب الهزيمة في أحد بارك الله فيك؟ نبي الله، الصحابة، عمر، أبو بكر، المؤمنون على وجه الأرض يقاتلون ضد المشركين وينتصر أهل الشرك، هذه مو معقولة أصلا. ولكن بارك الله فيكم، هذا أولا من باب الابتلاء، أولا من باب الابتلاء. يجب أن نفهم هذه المسألة، أن أول سبب هو سبب الابتلاء. الله سبحانه وتعالى يبتليهم، يبتلي المؤمنين حتى يعلموا أن هناك يجب أن يؤخذ بها بعين. السبب طبعا المشهور المعروف هو مخالفة معظم الرماة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يبقوا على سفح الجبل، وضع عليهم عبد الله بن جبير، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: حتى لو تخطفنا الطير، يعني حتى لو قتلنا، سواء انتصرنا أو خسرنا، أنتم تبقوا مكانكم. ولكنهم خالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه فائدة لنا، أنه بمخالفة، بمجرد مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم، كانت الخسارة وسقط 70 من الشهداء. فكيف بمن لا يعمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف بمن يعصي الله سبحانه وتعالى؟ مع أن ليس كل الجيش، ليس كل 700 اللي بقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا 300 رجعوا مع عبد الله بن سلول، بقى 700 من الجيش. ليس كل 700، الرماة كلهم كانوا 50، بقي حوالي 10 منهم أو 15، يعني 30 أو 40 واحد. بسبب 30 أو 40 واحد خسر كل الجيش، فكيف بأمة بارك الله فيك كامل؟ هذا هو الثاني. الثالث هو أن بعضهم آثر الغنيمة على فضل الآخرة، آثر الغنيمة وعرض الدنيا على ثواب الآخرة. فلما نزل الرماة نزلوا لماذا؟ ليأخذوا الغنيمة. قال تعالى فيهم: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. قال ابن مسعود: والله ما كنت ليصدق أن أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يريد الدنيا إلا بعد هذه الآية، إلا بعد هذه الآية، لأنه بشر رضوان الله عليهم. طبعا بارك الله فيكم، هناك أسباب أخرى أيضا. أن الجيش لما انكشف على الجيش من هنا ومن هنا، وطبعا تزعزع الجيش، ولما قيل أن النبي صلى الله عليه وسلم مات، كذلك بارك الله فيكم فقد الكثير الروح المعنوية. فهذا أيضا من الأسباب أنه أصابهم. ومن الأسباب أيضا في أول الأمر حتى أن أهل النفاق رجعوا وتركوا الصحابة رضوان الله عليهم في هذا الأمر. قال تعالى: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. أي إذا أنتم أيضا تتألمون هم أيضا يتألمون، وإذا أنتم أصابتكم جروح هم أيضا أصابهم جروح. لذلك لا بد من مسألة الابتلاء، لا بد من مسألة. أنت لآيات كثيرة ووضح فيها المنافقين على أفعال. Für uns ist sehr wichtig, nachdem wir die Geschichte von Uhud erklärt haben, barakallahu fikum, nachdem wir wissen, dass viele in Uhud gefallen sind, die Frage ist, was sind die Gründe? Was sind die Gründe der Verlust in Uhud? Das wird, warum haben die Muslime verloren in Uhud? Warum haben sie verloren? Essence, barakallahu feekum, man mus'id was wissen. Der Sieg kommt von Allah subhanahu wa ta'ala. Der Sieg kommt von Allah subhanahu wa ta'ala. Und wenn sie verloren haben, das bedeutet, Allah subhanahu wa ta'ala hat ihnen den Sieg nicht geschrieben. Zweitens, was wichtig ist hier, barakallahu feekum, das ist eine Prüfung von Allah subhanahu wa ta'ala. Ibtila, das ist eine Prüfung von Allah subhanahu wa ta'ala. Dann wird er immer gewinnen. Sondern das ist eine Prüfung. Damit auch gesehen wird oder damit festgestellt wird, ob die Leute richtig gläubig sind oder nicht. Drittens, barakallahu feekum, der Hauptgrund war, dass die Bogenschützen ihre Stellungen verlassen haben. Der Prophet Muhammad s.a.w. hat 50 Bogenschützen geschickt. Er hat ihnen gesagt, ihr bleibt hier. Und ihr dürft euch nicht bewegen, egal was mit uns passiert. Wenn die Leute auf uns töten, dann bleibt ihr. Ihr dürft das nicht verlassen. Aber diese, als sie am Anfang an sahen, dass die Soldaten von den Mekkanern, also von den Götzendienern, dass sie weggeflohen sind und dass sie alles verlassen haben, haben sie gedacht, wir haben gewonnen. Dann wollten sie Abdullah ibn Jubair, der Führer von ihnen, der hat gesagt, nein, bleibt. Die wollten nicht. Und deshalb sind sie von ihren Stellungen gerückt. Warum? Damit sie Beute sammeln. Und das ist natürlich, was man nicht glauben könnte, dass einige unter den Muslimen, dass sie Dunya haben wollten, dass sie die Beute, die Kriegsbeute haben wollten. Ibn Mas'ud radhiyallahu alayhi sagte, ich hätte niemals geglaubt, dass einige von den Gefährten vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam die Kriegsbeute wollten oder Dunya wollten, dass diesseitige Leben wollten. Außer nachdem Allah subhanahu wa ta'ala in Surat Ali Imran das bestätigt hat, in Ayah 152. Und andere wollen das jenseitige Leben. Das war, barakallahu fikum, dieser Grund auch unter anderem. Viertens, barakallahu fikum, damit die Muslime lernen, damit sie eine Lektion bekommen, dass die Sache nicht nur mit Dua, mit Gebet und mit Iman ist, sondern es gibt auch hier materielle Gründe. Das bedeutet, es gibt materielle auch Ursachen für einen Sieg. Nicht nur, dass man denkt, ja, der Prophet ist dabei, die Sahaba sind dabei, die machen mit Gebet, dann wird man alles gewinnen. Nein, es gibt auch hier Pläne. Und es gibt auch, was hast du von Kraft und was tust du genau? Deshalb, barakallahu fikum, ist es wichtig, dass auch zu verstehen. Es ist wichtig, das zu verstehen. Das sind vielleicht die Hauptgründe. Natürlich ein Grund auch war, dass die Muslime gehört haben, dieses Leben verloren. Was tun sie, wenn der Prophet Muhammad schon getötet worden wäre? Und auch, barakallahu fikum, unter anderem die Heuchler, die am Anfang an nach Medina zurückkehrten. Die waren ungefähr 300 Leute mit Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Das sind alle Gründe, dass die Muslime in diesem Schlacht verloren haben. Wichtig ist zu wissen, dass dies eine Prüfung war. Weil manche Leute haben gesagt, ja, wäre der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam Prophet, hätte er nicht verloren, diese Schlacht. Ja, aber nein, das ist nicht so. Das hat damit nichts zu tun. Man darf nicht mit diesen zwei Themen, nicht in Surat Ali 137 bis Ayah 171, da kann man über Uhud viel lesen. Weil das geblieben ist, damit das eine Lektion für uns wird. Also überlegt euch bitte, überlegt euch. Die waren 30 oder 40 Leute, die den Befehl vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi nicht gemacht haben oder nicht gehorcht haben. Und da haben sie verloren. Was ist das mit unserer Nation? Und weil sie den Befehl von ihm nicht gemacht haben, nicht praktiziert haben, haben sie verloren. Ja, was sagen wir heute? Viele Leute machen Schirk, andere Bid'a, andere Haram, die Muslime sind gegeneinander. Dann wie könnten wir von einem Sieg träumen? Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Diese Uhud, Barakallahu fikum Geschichte, ist eine Lektion für uns. Man muss auf Allah subhanahu wa ta'ala vertrauen. So bekommt man den Sieg von Allah subhanahu wa ta'ala. Aber, dass man Sünden begeht, dann nicht, weil Allah subhanahu wa ta'ala dabei nicht hilft. طبعا رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة والصحابة فيهم جراح وقد قتل منهم 70 رضوان الله عليهم شهداء فأظهر المنافقون واليهود بالمدينة فرحا عظيما وصار اليهود يقولون لو كان نبيا ما ظهروا عليه ولكنه طلب الملك طلب يعني الدنيا فلذلك انظروا إلى ما هذا الذي والمنافقون يقولون لهم لو كنتم أطعتمونا ما أصابكم ما أصابكم يعني ما كان ليصيبكم هذا الذي أصابكم استرجعوا هيبة كانت غزوة أحد في يوم السبت 15 من شوال وفي يوم الأحد أذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس لطلب قريش يعني دعاهم إلى طلب قريش وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرجن معنا إلا من حضر معنا القتال فخرج الذين حضروا غزوة أحد من المسلمين إلا طبعا الذين كان عندهم أعذار فأراد عبد الله بن أبي سلول أن يخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي لا ما تخرج واستعمل النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة ابن أم مكتوم وحمل اللواء علي رضوان الله عليه ووصلوا حتى وصلوا إلى حمراء الأسد فكان المشركون قد غادروا المدينة وطبعا بدأوا يتلقوا المسلمين يرجعوا إلى المدينة ولكن مر عليهم معبد بن أبي معبد الخزاعي فقال له أن محمدا قد خرج بجيش يعني خرج النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه يطلبكم في جمع لم أرى مثله يتحرقون عليكم تحرقا فلذلك قال له اجتمع أبو سفيان مع أصحابه فخافوا فأسرعوا إلى مكة ولكنه لجأ إلى حيلة فمر به ركب بني عبد القيس كانوا يريدون المدينة فقال لهم بلغوا النبي وأصحابه أن قريشا قد أجمعت السير إليهم وطبعا وعدهم أن يعطيهم زبيبا في موسم الحج الذي بعده فمر الركب برسول الله صلى الله عليه وسلم وهم بحمراء الأسد منطقة 8 أميال بعيدة عن المدينة نعم الوكيل ثم عادوا إلى المدينة وقد استردوا الكثير من هيبتهم بعد أن تزعزعت بعد أحد طبعا وبعدها كشف أمر المنافقين مثل عبد الله بن أبي سلول فكان هو عبد الله بن أبي بن سلول يعني دائما يقوم ويقول هذا رسول الله بين أظهركم وانصروه كذا فقام ليقول هذا بعد أحد فقالوا له اسكت عدو الله اسكت اجلس فأخذ المسلمون بثيابه وأجلسوه ونصحه أحد المسلمين أن يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يستغفر له فأبى عبد الله بن أبي بن سلول نسأل الله وحد وهذه الغزوة بارك الله فيكم استعادة لهيبة المسلم بارك الله فيكم. natürlich es gab Wirkung oder es gab sage ich jetzt Konsequenzen nach Uhud Schlacht. Der Prophet Muhammad kam zurück nach Medina mit seinen Gefährten. Sie haben 70 von Sahaba verloren, weil sie als Märtyrer gefallen sind. Natürlich hier in Medina gab es die Heuchler und gab es die Juden. Und die haben gezeigt, dass sie froh sind mit dem, was mit dem Propheten Muhammad s.a.w. und seinen Gefährten passierte. Die Juden haben gesagt, wäre er Prophet, hätte er niemals diese Schlacht verloren. Und das stimmt nicht. Das hat damit nichts zu tun. Sie haben zwischen zwei Themen verbunden, was nicht zu verbinden ist. Dass der Prophet Muhammad s.a.w. den Schlacht verloren hat, das hat nicht damit zu tun, dass er kein Prophet ist. Prüft uns. Der Prophet Muhammad s.a.w. ein Mensch ist, mit etwas verbunden. Die haben Themen miteinander verbunden, was nicht zu verbinden sind. Und die Heuchler natürlich waren froh. Die haben den anderen gesagt, ja, hättet ihr uns sozusagen gehorchen, wäre das mit euch nicht passiert. Was jetzt mit euch im Glauben geworden sind. Natürlich, es sollte eine Aktion von den Muslimen geben, damit sie zeigen, dass sie noch stark sind. Dass wir, sie haben nicht alles verloren. Dann barakallahu fikum. Am 16. von Shawwal, das war Sonntag, ein Tag nach Uhud, hat der Prophet Muhammad s.a.w. befohlen, dass alle, die mitgemacht haben, marschierte sallallahu alaihi wa sallam, und auf dem Weg hat er jemanden getroffen, der hieß Ma'bad ibn Abi Ma'bad al-Khuza'i. Ma'bad sagte ihm, wirklich, wir sind traurig für das, was dir passierte. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ist weiter, marschierte weiter. Dann kam Ma'bad, dieser Ma'bad, und er war noch nicht Muslim, später hat er den Islam angenommen. Ma'bad kam vorbei an Abu Sufyan und die Leute von Quraysh. Die Leute von Quraysh, als sie zurück nach Mekka wollten, haben sie auf dem Weg eine große Diskussion gehabt. Wir haben sehr viele von Muslimen getötet. Wieso kehren wir nach Mekka zurück? Am besten ist, wir kehren zurück und wir, dann kam Ma'bad. Den Propheten sallallahu alaihi wa sallam gesehen. Natürlich, er hat nicht gesagt, der Propheten, ich sage das dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Er hat gesagt, ich habe Mohammed gesehen und der hat eine Armee mit und der hat so viele Leute. Ich habe niemals so viele Leute gesehen. Und die wollen euch sozusagen keine Möglichkeit geben. Die Mushrikin, als sie das hörten, haben sie Angst gehabt. Und Abu Sufyan hat sich beraten mit den Leuten von Mekka, dann haben sie sich entschieden, dass sie schnell wie möglich den Platz verlassen. Auf dem Weg, als Abu Sufyan auf dem Weg war, hat er eine Delegation von Abd al-Qais, Abu Sufyan, hat Delegation von Abd al-Qais, die nach Medina wollten, hat sie getroffen. Er hat ihnen gesagt, schaut mal, ich gebe euch für eure Kamele und für euch, das ist von mir, aber sie sind schon vorbei und sie kommen, sie wollen einen Termin, dann sie gegen euch kämpfen, weil sie schon einen Termin mit Abu Sufyan gemacht haben, da hat man gesagt, das nächste Jahr werden uns treffen. Die Muslime haben einen Platz erreicht, das heißt Hamra al-Asad. Dieser Platz ist ungefähr 8 Meilen von Medina entfernt. Die Muslime sind dort 3 Tage geblieben und dann waren sie zurück nach Medina. Natürlich, als sie zurück nach Medina kamen, dann kam Abdullah ibn Ubay ibn Salul, der Heuchler, der Führer von Heuchler. Er hat gesagt, Leute, das ist der Gesandte Allah zwischen euch, ihr sollt ihm helfen und ihr sollt ihm folgen und sowas. Immer hat er das gemacht, die Muslime haben nicht gesagt. حديث مال آسيا دس كمت كتان ها لازوان خجوم وما ديش طاندو دي فولتر لا كزيت وانتي هاد الان نستريدن لسن Der ging raus, dann kommt der Mutter, okay, was habe ich gesagt? Dann hat einer ihm gesagt von Sahaba. Dann ihm sagt, geh zum Propheten und sag ihm, oh Prophet, bitte Allah für mich, dass Allah mir verzeiht. Er hat gesagt, mach ich nicht. Mach ich nicht. Und er wollte das nicht tun. Abdullah ibn Ubay ibn Salul, der Heuchler und der Führer von den Heuchlern. Möge Allah subhanahu wa ta'ala. Natürlich, man sieht ja, das war ein schwerer Schlag für die Muslime. Aber trotzdem, die Muslime haben schnell sozusagen ihren Respekt bekommen, weil das war so die Regel bei den Arabern. Wenn du eine Schlacht verlierst und du machst keine Aktion danach, dann greifen dich alle Leute an, weil du sozusagen eine leichte Beute geworden bist. Bekommen. Und Amr al-Asad, Abdullah ibn Maktoum sollte Al-Medina sozusagen im Auftrag des Propheten Muhammad s.a.w. führen und derjenige, der die Flagge getragen hat, war Ali ibn Abi Talib. في هذا العام وهو العام الثالث للهجرة تزوج عثمان رضوان الله عليه كلثوم بنت النبي صلى الله عليه وعلى وسلم بعد وفاة رقية. عثمان كان قد تزوج رقية فماتت رقية في السنة الثانية عام بدر وفي السنة الثالثة تزوج عثمان كلثوم وقد عقد عليها في ربيع الأول ودخل بها في جمادى الآخرة ولما خطبها عثمان من النبي صلى الله عليه وسلم قال له النبي صلى الله عليه وسلم لو كان لي عثمان عشرة لتزوجت عشر بنات رضوان الله عليه لذلك يقال لعثمان ذي النورين لأن عثمان تزوج بنتي النبي صلى الله عليه وعلى وسلم وفي هذه حفصة رضوان الله عليها بنت عمر رضوان الله عليه وكانت حفصة زوجا لخنيس ابن حذافة السهمي وكان بدريا توفي بعد بدر وقيل بعد أحد وبذلك ننتهي من السنة الثالثة للهجرة بارك الله فيكم في الدرس القادم بإذن الله تعالى نبدأ بالسنة الرابعة في الهجرة بارك الله فيكم in diesem Jahr gab es Ereignisse die wichtig sind und es gibt nicht sehr viele Ereignisse die man erklären kann aber manche Ereignisse waren wichtig Und zwar, barakallahu fikum, in diesem Jahr, das wird im Jahre 3 nach der Auswanderung, hat Uthman, radwallahu alayhi, Kalthum, die Tochter von unserem Propheten Muhammad s.a.w. geheiratet. Uthman hat Ruqayya geheiratet. Und Ruqayya, radwallahu alayhi, starb im Jahr von Badr, im Jahre 2. Ein Jahr später hat Uthman, Kalthum, قاعد يغفلت رضوان الله عليها. The Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم ذاك تي أو عثمان ذن السين تشتهت ذن السين تشتهت und du willst sie heiraten, ich gebe dir eine nach dem anderen. Eine nach der anderen. Aleikum salam. Und Uthman hat einen Namen, man sagt Zunnurain, meint damit Ruqayyad sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Diesem Jahr, auch barakallahu fikum, hat dem Messias Hafsa, Ruzwanullahi alayhi, die Tochter von Umar, Ruzwanullahi alayhi, der Prophet hat sie geheiratet. Und Al-Bukhari hat die Geschichte davon erzählt. Natürlich, Hafsa war die Frau von Khunais ibn Huzafa, der war in Badr und der starb. Umar wollte, dass er eine gute Beziehung zu Uthman hat. Der ging zu Uthman, der hat ihm gesagt, wenn du willst, dann kannst du Hafsa heiraten. Uthman sagt, nein, ich will nicht. Das ist kein Problem, dass der Vater zu geht und sagt, wenn du willst, dann kannst du meine Tochter heiraten. Das ist kein Problem. Dann hat Umar Abu Bakr gesagt, willst du Hafsa heiraten, dann kannst du sie heiraten. Abu Bakr hat gesagt, komisch, gesehen. Wieso sagt er mir gar nicht? Dann kam der Prophet Muhammad SAW und er sagte ihm, ich möchte Hafsa heiraten. Natürlich, Umar war so froh. Er hat sofort gesagt, ja. Dann hat Abu Bakr ihm erklärt, er hat gesagt, Umar, ich habe vom Propheten Muhammad s.a.w. verstanden, dass er Hafsa heiraten will. Und deshalb, als du mir das gesagt hast, dann habe ich geschwiegen. Subhanallah, barakallahu fiik. Das bedeutet, der Prophet Muhammad s.a.w. hat Abu Bakr mit bestimmten, sage ich jetzt, er hat ihm bestimmte Informationen gegeben, er hat keinem davon erzählt, außer Abu Bakr. Radwanallah alayhi. In diesem Jahr auch, barakallahu fikum, in diesem Jahr hat Fatima radwanallahu alayha Al-Hasan geboren. Also Al-Hasan kam in diesem Jahr radwanallahu alayhi. Und in diesem Jahr auch war sie mit Al-Hasan in diesem Jahr im Jahr 3 geboren. Andere sagen, später, auf jeden Fall, das war im Jahre 3. Al-Hasan al-Hussein, als der Prophet Muhammad s.a.w. starb, war einer von ihnen 8 und der andere 9. Man sagt ja auch, die waren ein bisschen älter. Aber hier findet man etwas, ja. Damals war er, 8 Jahre. Das war schon wie ein richtiger Mann. Nicht wie in unserer Zeit. Und somit, barakallahu fikum, kommen wir zu Ende von den Ereignissen, die im Jahre 3 waren. Und inshallah, das nächste Mal, das wird der nächste Freitag, machen wir weiter mit dem Jahre 4 nach der Auswanderung von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Je 2 Unterrichte.